Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein junger Mann und eine junge Frau über Beruf und Studium unterhalten. Hi Emma, wie geht's? Wo warst du denn in der letzten Zeit? Ich habe in den letzten Wochen keine Zeit fürs Training gehabt. Ist schade, weil wir ja auch bald gegen die Mannschaft aus Berlin spielen. Aber ich lerne für die Prüfungen. Prüfungen? Ich mache doch eine Ausbildung als Friseurin. Ach ja, richtig. Und nächste Woche sind Prüfungen. Dauert's noch lange, bis du mit der Ausbildung fertig bist? Nee, das sind jetzt die letzten Prüfungen. Und? Aufgeregt? Naja, ein bisschen. Aber wird schon klappen. Die Ausbildung ist ganz schön anstrengend, aber toll. Friseurin zu werden ist echt interessant. Und ich lerne gerne. Und bis jetzt hatte ich auch immer gute Noten. Warst du immer schon so eine gute Schülerin? Nee, dann wäre ich ja wohl nicht auf die Hauptschule gegangen. Schule fand ich immer blöd. In der Ausbildung jetzt macht Lernen Spaß. Da ist alles viel praktischer, nicht wie früher in Mathe oder Geschichte. Na dann, viel Glück. Danke. Aber sag mal, wie ist das denn bei dir? Pia hat mir nämlich erzählt, dass beim Abitur alles sehr gut geklappt hat. Beim Abitur war alles okay. Ich habe einen Notendurchschnitt von 0,7. Was? Gibt's das? Besser als eine 1? Das reicht doch für Medizin sicher aus. Du wolltest doch immer Arzt werden, nicht? Ja, und das will ich auch immer noch. Aber das Abitur ist nicht mehr so schwer wie früher. Mit reinem Auswendiglernen kann man sehr viel erreichen und deshalb haben sehr viele sehr gute Noten. Und? Und deshalb werden die Studienplätze verlost. Wie? Wie bei Joker oder Lotto? Ja, genau so. Und bei diesem Lotto machen auch viele mit, die schlechtere Noten haben als ich. Und da hatte ich eben Pech. Das ist doch ungerecht. Bist du nicht sauer? Natürlich. Aber was soll ich machen? Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mehr Glück habe. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ich mache ein Praktikum in einem Krankenhaus. Das ist interessant und schaden kann es auch nicht für später. Da kommt mein Bus. Wenn die Prüfungen vorbei sind, komme ich auch wieder zum Training. Ja, bis dann. Tschüss. Und nochmal viel Glück.